einmal ein Filmchen sehen. Im Fernsehen läuft der letzte Dreck. Geht man sich ein Video holen, doch dann kommt der Schreck. Die besten Szenen sind alle weg. Die FSK war wieder am Werk. Ein Gummiarm, künstliches Blut. Das alles sei unser Verderb. 2, 3, 4, wir leben in einem FSKZ mit der totalen Kontrolle. Kultur und Meinungsfreiheit gehen langsam weg, gehen in die Mülltonne. Bitte beachten Sie aber, dass dieser Film von der freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, der FSK, für Jugendliche nicht freigegeben wurde. Bitte sorgen Sie dafür, dass dieser Film Jugendlichen nicht zugänglich gemacht wird. Die FSK hat das Sagen, hat sie nicht einen Dachschaden, denn sie sieht den ganzen Tag das, was man uns versagt. Denn die besten Sachen sind beschlagnahmt. Also Leute, seht euch vor, spielt nur unter der Hand.